Darum habe ich mich schon zu Hause in Shanghai abgesichert. Ich habe meiner Mutter etwas gestohlen. Ihr Name ist Fan Chok und ich habe Beweise gegen sie, mit denen ich ihr einen schweren Schlag versetzen kann, wenn sie mich nicht in Ruhe lässt. Was hast du ihr gestohlen? Beweise für ihre Verbrechen und Intrigen. Das ist es nämlich, was mich endgültig dazu gebracht hat, den Schritt zu wagen, mich abzusetzen. Dass meine Mutter zusätzlich noch gegen ihren eigenen Clan intrigiert. Gegen ihren Vater, meinen Großvater. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Das kann ich nicht mehr mittragen. Ich verstehe. Und du hast deiner Mutter damit gedroht, die Beweise der Polizei zuzuspielen? Der Polizei? Quatsch. Was sollte das bringen? Die Triaden sind überall. Versteht ihr? Überall. Und meine Mutter würde sich ohne Probleme aus jeder polizeilichen Untersuchung herauswinden. Sie plant, sich selbst an die Spitze des Clans zu setzen. Weiter. Doch dann habe ich eine große Dummheit begangen. Inwiefern? Über verschlüsselte Wege habe ich meiner Mutter eine E-Mail geschickt. Keiner außer ihr kann sie gelesen haben. Aha. Und was stand da drin? Ich habe behauptet, dass ich von vornherein mit Peter zusammengearbeitet habe. Was? Und dass nur er weiß, wo in Shanghai die Beweise versteckt sind. Ja, aber nur Peter, nicht ich. Angeblich hat Peter alles in Shanghai arrangiert. Aber warum denn? Wieso hast du denn sowas Weil gemacht? Weil ich meiner Mutter gegenüber deshalb behaupten konnte, dass es ihr nichts nützt, wenn sie mich jagt. Ich habe ihr gesagt, wenn sie mich fängt, wird Peter alles öffentlich machen. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich schäme mich dafür.